Hadith Nummer 69. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Macht es leicht und erschwert nicht, und bringt frohe Kunde und schreckt nicht ab.